Blockchain im bestehenden Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung. Als Mitarbeiter oder Besitzer im bestehenden eigenen Unternehmen ein Blockchain-Konzept umzusetzen, folgt anderen Regeln als einem Startup. Die allererste Frage, welche du dir stellen solltest, lautet: Wie hoch ist bei einer Neuerung das Risiko und wie hoch der Ertrag? Dies mag dich vielleicht ein wenig überraschen, denn normalerweise betone ich ja immer, dass Innovation nach vorne getrieben werden soll. Trotzdem gibt es hier ein paar Dinge zu beachten, die ich in drei Kategorien einteilen möchte. A. Kleines und mittelständisches Unternehmen, KMU. Wenn du in einem KMU arbeitest oder eines besitzt, wirst du deutlich agiler sein als ein Konzern oder eine Regierung. Dafür werden deine Ressourcen ein bisschen karger sein und du musst dir potenzielle Investitionen in Form von Zeit oder Geld genauer überlegen. Du wirst hier bei einem Versuch, Blockchain zu integrieren, nicht so sehr auf ein Reputationsrisiko stoßen. Vielmehr wirst du den eigenen Einsatz gegenrechnen müssen. Prinzipiell hast du im Vergleich zu einem neuen Startup einige Vorteile, denn du wirst bereits einen bestehenden Kundenstamm und einiges an unternehmerischer Erfahrung mitbringen. Für Ideenentscheidungen, Team- und Finanzierungen kannst du außerdem das bestehende Kapital nehmen. Wenn du dein KMU optimal auf Blockchain ausrichtest, wirst du somit ein attraktives Risiko-Nutzen-Verhältnis erreichen. B. Konzerne. Wenn du in einem Konzern arbeitest und die Blockchain-Technologie einführen möchtest, hast du andere Herausforderungen, jedoch Vorteile gegenüber einem KMU. Da hier meist genug Ressourcen vorhanden sind, wird es leichter sein, ein Blockchain-Projekt als Proof of Concept zu initiieren. Hier wird jedoch die große Herausforderung darin bestehen, das Management von diesem Vorhaben zu überzeugen. Warum dieses Projekt und nicht ein anderes? Warum genau diese Technologie? Wozu das erbetene Kapital? Mein Tipp hierfür, welchen ich auch für mein eigenes Unternehmen bei Partnerschaften mit Großkonzernen umsetze, lautet Ausbildung. Wir bieten potenziellen Partnern Blockchain-Trainings an und schicken ihnen einige meiner Bücher rund um das Thema Blockchain und/oder Kryptowährungen. Verstehen die Manager erst einmal die Gefahren und Potenziale dieser neuen Technologie, so preschen sie aus purer Eigenmotivation voran. Genau so etwas habe ich selbst bei einem Partner erlebt, welcher ursprünglich nicht mit Tenex gemeinsam Karten ausstellen wollte. Kaum hatten die Oberen jedoch genug kostenlose Informationen bekommen, waren sie es, die plötzlich proaktiv eine Kooperation mit uns anstrebten und die Karten in Eigenproduktion herstellten. Nutze also Werkzeuge wie Vorträge und Bücher und du wirst nicht selbst zum Apostel der Überzeugungsarbeit leisten muss. Falls du hier mit unserem Team in Kontakt gehen willst, kontaktiere uns unter patricia@tenex.tech. Ist das Management erst einmal davon überzeugt, geht es darum, ein Proof of Concept in einer Untereinheit des Unternehmens zu kreieren. Hier ist es das vorrangige Ziel, potenziellen Reputationsschaden durch neue Technologien auf einem Minimum zu halten. Sonst liegt das Risiko-Nutzen-Verhältnis zu stark auf der Risikoseite. Also lieber erst im Kleinen die Dinge testen und sie erst später breitflächig im Konzern integrieren. Wenn sogar genug Kapital vorhanden ist und ein potenzieller Übernahmekandidat eines Startups existiert, kann es sich auch lohnen, direkt das Know-how, Team und Resultat eines anderen Unternehmens aufzukaufen. Dies muss natürlich jeweils individuell abgestimmt werden. Eventuell hilft es hier auch, einen Blockchain-Experten zu Rate zu ziehen, welcher vor Fehltritten schützt. C. Regierungen bzw. offizielle Stellen. Wiederum anders ist es, wenn du für eine Regierung, eine Behörde oder andere öffentliche Einrichtung arbeitest. Willst du hier Innovation voranbringen, solltest du die gleichen Überzeugungstricks verwenden wie in einem Konzern. Zudem solltest du Externe für diese Überzeugungsarbeit einsetzen. Selten spielen bei öffentlichen Stellen Budget oder Ressourcen eine Rolle. Hier geht es eher um die Etablierung genauer Richtlinien. Dies ist ein genereller Tipp im Hinblick auf Regulatoren, Regierungen und andere offizielle Stellen. Am einfachsten tun sich diese, wenn sie solche technischen Innovationen nicht selbst umsetzen müssen, sondern Startups in der eigenen Region in diesem Vorhaben gezielt unterstützen. Auf diese Weise wird am meisten Mehrwert für Unternehmer, Kunden und schlussendlich auch für die eigene Region selbst geschaffen. Es könnte sich um ein kleines Pilotprojekt handeln oder sogar um eine ganze Sandbox, bei der Startups gewisse Vorteile genießen, wenn sie in dem gewünschten Bereich forschen. Aus genau diesem Grund bin ich in Arbeitsgruppen der EU und vielen anderen Ländern weltweit tätig. Ich möchte solche Vorhaben unternehmerfreundlich voranbringen und will außerdem erreichen, dass die Regulierung dazu die Projekte fördert, anstatt diese zu behindern. Gleichgültig ob eigenes Startup oder bestehendes Unternehmen, Kapital spielt immer eine wichtige Rolle. Wir haben uns über Basis-Funding-Optionen bereits unterhalten. Ich möchte jetzt im nächsten Kapitel auf eines der innovativsten, aber gleichzeitig auch umstrittensten Funding-Modelle im Blockchain-Bereich eingehen, den Initial Coin Offerings oder ICOs.